Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 1. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Daniel ist wieder bei mir, nicht Gracie. Auch wenn Gracie sich gut geschlagen hat, sind wir froh, Daniel hier zu haben. Machen wir also weiter mit 1. Korinther 2, Vers 1. Hier sagt uns der Apostel Paulus: Meine Brüder und Schwestern, als ich zum ersten Mal zu euch kam, um euch die Geheimnisse Gottes zu verkünden, wollte ich nicht als Experte kommen und euch mit meiner wortgewandten und erhabenen Weisheit beeindrucken. Warum ist diese Aussage von Paulus so wichtig? Schau, wenn du ein sehr einfacher Prediger bist, der sehr einfach und nicht hoch gebildet ist, fällt es dir leicht, das zu sagen. Aber es ist nicht irgendjemand, der das sagt. Es ist Paulus. Die Historiker sagen sogar, dass Paulus einer der größten Denker war, die je gelebt haben. Er war hochgebildet und er war, so sagen die Historiker, ein Genie. Und er hätte die intelligentesten Reden von sich geben können, die je ein Mensch hätte halten können. Aber schau, was er sagt. Ich habe mich geweigert, als Experte zu kommen. Er hätte es durchaus machen können, aber er hat es abgelehnt. Als ich mein erstes Buch schrieb, machte ich den Fehler, zu viele Leute nach ihrer Meinung zu fragen. Ich hatte noch nie ein Buch geschrieben, also wusste ich nicht, wie ich das anstellen sollte. Als ich es dann einfach von den Leuten lesen ließ und sie nach ihrer Meinung fragte, weil ich gute Arbeit leisten wollte, hatte ich so viele verschiedene Meinungen, dass ich ganz verwirrt war. Aber eine Sache, die mich wirklich nachdenklich machte, war eine Person, die ich sehr schätzte. Diese Person sagte Folgendes zu mir: Reinhard, ich glaube, das Buch ist nicht gut genug geschrieben. Es ist zu einfach. Du musst es tiefgründiger schreiben. Das ist zu einfach. Ich ging fort und dachte darüber nach, betete darüber und beschloss, nicht auf den Rat dieser Person zu hören. Ich sage dir warum. Denn wenn die Wahrheiten und Geheimnisse Gottes nicht einfach dargestellt werden können, machen wir meiner Meinung nach einen Fehler. Wie sollen denn einfache Menschen das Evangelium erfassen? Schau also, was Paulus uns sagt. Er sagt, dass er ihnen die Geheimnisse Gottes verkündet hat. Wovon redet er also? Er redet über den neuen Bund, das Evangelium. Es war verborgen, bis Jesus kam und es offenbarte. Jetzt gibt es keine Geheimnisse mehr. Früher hatte ich folgende Einstellung und ich glaube, viele Leute denken auch heute noch so. Wir müssen viel Zeit damit verbringen, Gott zu suchen und ihn bitten, uns seine Geheimnisse zu offenbaren. Ich verurteile niemanden, der das tut. Das habe ich früher auch getan, bis ich herausfand, dass in Jesus jedes Geheimnis Gottes offenbart wurde. Es gibt nichts Verborgenes mehr. Wenn du das Geheimnis Gottes, das in Jesus Christus offenbart wurde, wirklich verstehst und wenn du Jesus anschaust, wird nichts mehr verborgen sein. Alles wird ganz klar, dann kannst du nur das tun, was Paulus sagt. Du musst sagen, ich weigere mich, als Experte zu kommen. Es ist so einfach. Jesus und Jesus und nochmals Jesus. Schau, was er sagt. Euch mit meiner Redekunst und erhabenen Weisheit zu beeindrucken. Das hätte Paulus tun können. Paulus hätte jeden mit seiner unglaublichen Weisheit und Intelligenz beeindrucken können. Paulus wusste jedoch, wenn er das tut, wird es Ärger geben. Weißt du warum? weil sich der Fokus von Jesus auf Paulus verlagert hätte. Betrachte dein eigenes Leben, mein lieber Freund. Wenn ich mir die christliche Welt im Allgemeinen anschaue, wo so viele Christen versuchen, noch eine Weisheit, noch einen klugen Redner, noch einen klugen Prediger zu finden, der sie so beeindruckt. Sie sind so beeindruckt, wenn sie menschliche Weisheit finden. Was passiert dann? Es endet immer in einer Enttäuschung. Einmal saß ich in einer Versammlung mit einem hochintelligenten Prediger, den ich wirklich liebe und respektiere. Dieser Mann ist sicher ein Genie. Er hielt die Predigt, redete über diese sehr tiefgreifenden Dinge aus dem ganzen Alten Testament und verband Dinge aus dem Alten Testament und Gleichnisse. Es war sehr tiefgründig. Alle waren beeindruckt. Dann unterhielt ich mich mit einem anderen Pastor, der in der Versammlung war, darüber, wie beeindruckend dieser Bibellehrer war. Ich fragte diesen Mann: Wie kannst du aus dieser beeindruckenden Botschaft etwas für dein Leben mitnehmen? Wie kannst du sie anwenden? Und dieser Mann erkannte, dass es tiefgründig und beeindruckend war, aber er nicht wusste, was er damit anfangen sollte. Wenn du Jesus groß machst, weiß jeder, was er mit ihm anfangen soll. Mach ihn zu deinem Leben. Morgen machen wir weiter.